Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Im Regenwald. Erforschung eines Paradieses. Ein Feature von Theresia Singer und Daniela Wakonik. Weshalb ich mein Kreuz neben dieses Land setzte, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es der Klang nach Ferne, die Ahnung des völlig Neuen, der Geruch nach Fremde. Costa Rica, reiche Küste. 12 Jahre war ich alt, da entschied ich mich. Mein Finger war die Liste der mehr als 40 Länder hinabgewandert auf der Suche nach was? Abenteuer? Und war schließlich an diesem Land kleben geblieben. Mit zittrigen Händen hatte ich das Blatt mit dem Wunsch nach einem Brieffreund aus diesem Land in den Umschlag gesteckt und danach wochenlang auf eine Nachricht gewartet. Dann das: Leider ist es uns nicht möglich, deinen Wunsch nach einem Brieffreund aus Costa Rica zu erfüllen. Stattdessen haben wir für dich ausgewählt Inka aus Finnland. Naja, Inka aus Finnland war nicht gerade das, was ich erwartet hatte. Nach Monaten trübsinnigen Briefaustausches verebbte der Kontakt. Costa Rica. Wer sich darauf eingestellt hat, dem kann ein zaghaftes Mädchen aus dem hohen Norden kein Trost sein. Mehr als 30 Jahre später fliege ich zum ersten Mal nach Mittelamerika, in das Land meiner frühen Träume. Fast hatte ich vergessen, dass mich der klangvolle Name Costa Rica schon als junges Mädchen gereizt hatte. Jetzt reizt mich keine vage Ahnung, sondern angelesenes Wissen. Hier gibt es Regenwald, schützenswertes Land, einen Mann, der mithilft, diesen Regenwald zu bewahren, und einen Vogel, der wieder frei fliegen darf. Kein mächtiger, flügelschwingender Koloss, sondern ein farbenfroher, lustiger Geselle, den man aus Abenteuerfilmen als treuen Kameraden der Piraten kennt. Der rote Papageienvogel war in der Wildnis dieses Landes ausgestorben und fristete sein Leben nur noch in Gefangenschaft. Jetzt soll man sein Geschrei endlich wieder hoch über den Köpfen hören können. Der hellrote Ara. Der Scarlet Macaw ist wieder Teil der Natur von Costa Rica geworden. Ihn will ich sehen. Und natürlich den tropischen Regenwald, von dem ich schon so viel Rätselhaftes gehört habe. Regenwälder sind in niederschlagsreichen Regionen ganz verschiedener Klimazonen der Erde beheimatet. Die größten und artenreichsten Regenwälder findet man jedoch in den Tropen. Tropische Regenwälder ziehen sich wie ein Band oberhalb und unterhalb des Äquators rund um den Erdball. Genau gesagt befinden sie sich zwischen dem nördlichen und dem südlichen Wendekreis. Auf einem Globus ist das gut zu erkennen. Dieser Standort ist wichtig, denn damit tropische Regenwälder entstehen können, muss es das ganze Jahr über gleichmäßig warm sein, wie eben in der Nähe des Äquators. Es gibt hier keine Jahreszeiten wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, nur eine Regen- und Trockenzeit. Wobei es hier auch während der Trockenzeit ziemlich feucht ist. Es gibt einfach nur ein bisschen weniger Niederschlag als in der Regenzeit. Unterteilt werden die tropischen Regenwälder in Tieflandregenwälder und Berglandregenwälder. Außerdem gibt es noch eine besondere Art des Regenwaldes. Den Mangrovenwald. Er wächst am Meeresufer. Mangroven sieht man meist als nur wenige Meter hohes Gestrüpp mit fingerartigen Wurzeln, aber sie können bis zu 30 Meter hoch werden. Im Schlick verankern die Mangroven ihr verzweigtes Wurzeldickicht, umspült vom Salzwasser. Sie gelten als Kinderstube für Meerestiere, denn Fische, Muscheln und Krabben finden hier viele Verstecke und ihre Larven hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wurzeln ragen zum Teil aus dem Wasser heraus, sodass es aussieht, als wüchsen die Mangroven auf verzweigten Stelzen. Die größten Mangrovenwälder sind die Sundarbans am Ganges-Delta zwischen Indien und Bangladesch. In Südamerika bilden Mangrovenwälder entlang der Küstenlinie häufig den Übergang vom Meer zum Tieflandregenwald. Tieflandregenwälder sind die am weitesten verbreitete Erscheinungsform des tropischen Regenwaldes. Das Amazonasbecken in Südamerika und das Kongobecken in Afrika sind die beiden größten Tieflandregenwaldgebiete der Erde. Hier herrscht immer ein feuchtschwüles Klima, denn es regnet so viel, dass der Regen nicht vollständig verdunsten kann. Die Bäume werden hier über 50 Meter hoch, höher als so mancher Kirchturm. Sie wachsen kerzengerade und glatt in die Höhe und verästeln sich erst ganz weit oben. Dadurch bilden sie in ebenen, nicht hügeligen Landschaften regelrecht ein grünes Dach, durch das kaum ein Sonnenstrahl dringen kann. In den Berglandregenwäldern hingegen werden die Bäume nur 15 bis 30 Meter hoch. Denn hier, ab 900 Meter über dem Meeresspiegel, ist es viel kälter. Deshalb sieht es hier auch anders aus. Überall hängen Flechten wie Rauschebärte von den obersten Zweigen herab. Alles wirkt knorriger als im Tieflandregenwald. Moose, Pilze, Ahornstab, Bromelien und Orchideen überziehen die Stämme. Ein Gewirr aus Kletterpflanzen und Lianen durchkreuzt das Blickfeld. Oft ziehen Nebelschwaden durch die Baumkronen und geben dem Wald eine unheimliche, manchmal märchenhafte Atmosphäre. Ihnen verdankt der Berglandregenwald den treffenden Namen, mit dem man ihn ebenfalls gern bezeichnet. Nebelwald. Ich lande in der Nähe von San José, der Hauptstadt von Costa Rica. Trubelig geht es hier zu. Lebhaft sind die Menschen auf den Straßen. Losverkäufer bieten lautstark die Hoffnung auf das große Glück an. Autos hupen um die Wette. Eine sehr lebendige Stadt. Aber ich bleibe nicht lange, denn ich möchte vor allem die Naturschönheiten des Landes kennenlernen. Und von denen gibt es hier viele. Allein die Vulkane, die wie an einer Schnur aufgereiht östlich von San José imposant in den Himmel ragen, wären eine Reise wert. Ich jedoch entscheide mich zunächst für den Weg Richtung Süden über die Interamericana, eine Straße, die von Norden nach Süden durch ganz Mittelamerika führt und dort alle Länder miteinander verbindet. Es dauert nicht lange, bis ich in der Ferne die ersten Ausläufer des Regenwalds vor mir sehe. Mein erstes Etappenziel ist eine Lodge im Berglandregenwald. So nennt man Unterkünfte für Touristen hier in der Wildnis. Nach der lauten Stadt San José ist die Stille in der Lodge nahe des Cerro de la Muerte fast unwirklich. Der Cerro de la Muerte, der Gipfel des Todes, ist fast 3500 Meter hoch. Seinen Namen erhielt er in einer Zeit, als der Weg vom Süden des Landes zu den Märkten der Hauptstadt noch mit Ochsenkarren oder zu Fuß zurückgelegt werden musste. Nicht wenige ließen ihr Leben bei der Überquerung des Bergpasses, denn die Nächte sind kalt dort oben und das Wetter kann sich ständig ändern. Zum Glück ist die Überquerung des mächtigen Berges mit meinem Jeep heute äußerst problemlos. Schon bald biege ich in eine steile Schotterpiste ein und erreiche die Mirador Valle del General Lodge. Hier bin ich also. Endlich im Regenwald. Aber trotzdem bin ich ein wenig enttäuscht. Während der Fahrt hierher habe ich von der Straße aus kaum etwas vom Regenwald gesehen. Und auch jetzt kann ich ihn höchstens erahnen. Der Nebelwald des Berglands macht seinem Namen nämlich alle Ehre. Er hat sich vor meinen Blicken mit einem feinen weißen Schleier verhüllt. Ein märchenhaftes Bild, aber auch ein wenig unheimlich. Bald wird es dunkel, und zwar ziemlich schnell, denn in der Nähe des Äquators ist die Zeit der Dämmerung nur kurz. Kaum hat die Dunkelheit den dichten Regenwald umfangen, erlebe ich nun endlich selbst, warum der Regenwald so heißt, wie er heißt. Nach der schwülen Wärme der letzten Stunden fängt es an zu regnen. Es ist ein anderer, intensiverer Regen als in Europa. Mir ist etwas mulmig zumute. Ich habe erfahren, dass ich der einzige Gast bin heute Nacht. Die Besitzer der Lodge wohnen einige Kilometer entfernt. Allein im Regenwald. Ich verkrieche mich unter der Bettdecke und lausche dem Geräusch der Regentropfen auf den Blättern des Waldes und dem Palmendach der Lodge. Mir kommen die vielen Reiseberichte großer und berühmter Forscher und Abenteurer vergangener Zeiten in den Sinn, die ich vor meiner Fahrt hierher verschlungen habe. Diese Männer kannten den Regenwald in- und auswendig. Und doch haben auch sie, genau wie ich jetzt, den Regen des Regenwalds irgendwann zum allerersten Mal erlebt. Ich versuchte Schutz unter einem Baum zu finden, der so groß und dick war, dass sein Blätterdach von gewöhnlichem englischen Regen niemals durchdrungen worden wäre. Doch hier floss in nur wenigen Minuten ein Sturzbach den Stamm hinunter. Der Heftigkeit des Regens hier verdanken wir wohl die Tatsache, dass auch im dichtesten Wald der Boden mit Grün bedeckt ist. Wenn die Regenfälle denen kälterer Klimazonen glichen, würde der größte Teil des Regens wohl aufgenommen und verdunstet werden, ehe er den Boden erreicht. So berichtet der berühmte britische Naturforscher Charles Darwin 1832 von seinem ersten Regenerlebnis im tropischen Regenwald Brasiliens. Im Regenwald regnet es jeden Tag, aber es regnet nicht den ganzen Tag. Aufgrund der stets gleichbleibenden Temperaturverhältnisse in den Regionen rund um den Äquator folgt der Tagesablauf im Regenwald einem immer wiederkehrenden Muster, in dem der Regen seinen festen Platz hat. Tag und Nacht sind in der Nähe des Äquators fast immer gleich lang. Ein Tag im Regenwald beginnt daher stets gegen 6 Uhr morgens. Die Sonne geht auf und steigt am Himmel schnell höher. Je höher sie steigt, desto wärmer wird es. Und je wärmer es wird, desto mehr Feuchtigkeit aus dem Boden und aus den Pflanzen verdunstet. Die starke Verdunstung durch die heiße tropische Sonne führt dazu, dass sich im Himmel über dem Regenwald im Laufe des Tages große Wolken bilden. Jeden Tag am Nachmittag oder am Abend ist es dann endlich soweit. Es beginnt zu regnen. Der Regen ist heftig und oft kommt er nicht allein, sondern zusammen mit Blitz und Donner. Gegen 6 Uhr am Abend geht die Sonne unter. Und es wird dunkel im Regenwald. Irgendwann sind die Wolken leer und Regen und Gewitter hören auf. Boden und Pflanzen im Regenwald sind jetzt pitschnass. Aber erst wenn am nächsten Morgen die Sonne wieder aufgeht, beginnt das Wasser zu verdunsten. Es bilden sich wieder Wolken und der Kreislauf beginnt von neuem. Da es im Regenwald immer gleich warm und gleich feucht ist, haben die Pflanzen und Bäume dort immer genügend Wasser und Wärme, um zu wachsen. Darum gibt es im Regenwald auch keinen Laubabwurf wie in Europa im Herbst, kurz bevor der kalte Winter kommt. Im Regenwald wirft jeder Baum seine Blätter ab, wann es ihm gefällt. So entsteht der Eindruck eines immergrünen Regenwaldes. Am nächsten Morgen öffne ich die Tür meines Zimmers in der Lodge und trete nach draußen. Ich bin sofort geblendet. Strahlender Sonnenschein ergießt sich über den kleinen Naturgarten, der den Blick in das Regenwaldtal freigibt. Kein Nebelwölkchen zu sehen. Der Nebel wird erst am Nachmittag wieder seine milchig-weiße Decke über das Grün legen. Das tiefe Grün, das reicht, so weit mein Blick geht. Aufgeregt packe ich meinen Rucksack. Ich kann es kaum erwarten, meine erste Führung durch den Regenwald mitzumachen. Aber zuerst wartet im Haupthaus das Frühstück auf mich. Es gibt das kostarikanische Nationalgericht Gallo Pinto. Reis mit Bohnen und Zwiebeln. Vor dem Haupthaus wartet bereits mein Führer Manuel Alvarez auf mich. Der Regenwald umgibt die Lodge zwar von allen Seiten, so dass ich auch einfach alleine in den Wald gehen könnte, aber davon haben mir alle abgeraten. Der Regenwald ist dicht und als Fremder kann man sich darin leicht verirren. Darum geht man am besten nur zusammen mit jemandem hinein, der sich dort auskennt. Gemeinsam mit Manuel wage ich also meine ersten Schritte in den Regenwald. Mit festen Wanderschuhen an den Füßen, die mir auf dem knorrigen Untergrund Halt geben. Auch Gummistiefel stehen bereit. Das ist die einzige Möglichkeit, durch den Regenwald zu laufen. Mit Gummistiefeln oder festen Wanderschuhen. Aber trotzdem, schon nach wenigen Metern frage ich mich, ob dieser Ausflug wirklich eine gute Idee war. Im Wald ist es feucht, warm und stickig. Ständig muss ich aufpassen, dass ich nicht stolpere über Wurzeln und Lianen. Nur einen Vorteil hat der Nebelwald. Anders als Reisende in anderen Regenwäldern werde ich hier nicht andauernd von Stechmücken attackiert. Die Verdunstung unter den Strahlen der Sonne war so stark, dass wir durchnässt wurden wie in einem Dampfbad. Eine von giftigen Insekten wimmelnde Luft kommt einem immer weit heißer vor, als sie wirklich ist. Es rührt dies vom beständigen Hautreiz durch die Moskitos her. Den Tag über wurden wir von den Moskitos und den Yeyen, kleinen giftigen Mücken aus der Gattung Simolium, furchtbar geplagt. Bei Nacht von den Zancudos, einer großen Schnakenart, vor denen sich selbst die Eingeborenen fürchteten. Die Mittel, durch die man die kleinen Tiere loszuwerden sucht, sind sehr merkwürdig. Der gute Missionar Bernardo Sea, der sein Leben unter den Qualen der Moskitos zubringt, hatte sich neben der Kirche auf dem Gerüst von Palmstämmen ein kleines Zimmer gebaut, in dem man freier atmete. Der Missionar hatte die richtige Beobachtung gemacht, dass die Insekten in der tiefsten Luftschicht am Boden 5 bis 7 Meter hoch am häufigsten sind. Dass der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert das gehäufte Vorkommen von Insekten in tieferen Luftschichten des Waldes beobachtet, hat seine Ursache im besonderen Aufbau des tropischen Regenwaldes, dem sogenannten Stockwerkbau. Im untersten Stockwerk, der Bodenschicht, wurzeln die Pflanzen des Regenwalds. Die Schicht ist meist nicht sehr tief und besteht nur aus der dünnen, nährstoffreichen Humusdecke, die sich aus den verrottenden Blättern bildet, die die Bäume abgeworfen haben. Ebenso wie im heimischen Komposthaufen sorgen hier Bakterien, Pilze, Algen und allerhand Kleinlebewesen dafür, dass aus totem Pflanzenmaterial nährstoffreiche Erde wird. Über der Bodenschicht befindet sich die Krautschicht. Hier wachsen Pflanzen, die nicht besonders viel Licht benötigen. Denn durch die dichten Baumkronen ist es auf dem Boden des Regenwalds nicht sehr hell. Vor allem Moose und Farne gedeihen hier. Der Krautschicht folgt die sogenannte Strauchschicht, die bis in eine Höhe von ca. 5 Metern reicht. Sie ist geprägt von dichten Sträuchern und anderen Pflanzen, die nicht sehr hoch werden. Es gibt hier Tiere, die ganz besonders den Schutz dieses dichten Buschwerks suchen. Und natürlich Moskitos, die am Blut dieser Tiere interessiert sind. Nach einer Höhe von ungefähr 5 Metern wird es im Regenwald etwas weniger eng. Denn hier recken sich nur noch die Baumstämme der mächtigen Regenwaldbäume gen Himmel. Und natürlich Kletterpflanzen, wie zum Beispiel Lianen, die sich um die Baumstämme schlingen und immer weiter nach oben klettern, bis in das höchste Stockwerk des Regenwalds, die Kronenschicht. In der Kronenschicht, die je nach Regenwaldtyp in 15 bis 50 Meter Höhe liegt, verzweigen sich die Bäume zu einem dichten Dach aus Baumkronen. Aber nicht nur die Bäume und ihre Blätter fühlen sich in der Kronenschicht wohl, auch sogenannte Aufsitzerpflanzen, wie Orchideen. Sie wurzeln auf den Ästen der Bäume in der Kronenschicht und haben keinerlei Verbindung zum Boden. Es dauert eine Weile, bis ich mich an die schwüle Wärme im Regenwald gewöhnt habe. Manuel schlägt sich gemeinsam mit mir durch das dichte Buschwerk. Eine anstrengende Tortur. Dornengestrüpp und Stolperwurzeln. Sehnsüchtig blicke ich hinauf zu den Lianen an den Baumstämmen. Wie gern würde ich mich wie Tarzan von Baum zu Baum schwingen, aber andererseits ist es vielleicht doch ein paar Meter zu hoch für mich. Außerdem habe ich gehört, dass Lianen fest mit dem Boden verankert sind und der von Baum zu Baum schwingende Tarzan nur ein Filmgag ist. Ob das stimmt? Wir machen Rast. Jetzt erst gelingt es mir wirklich, einen Blick auf die Schönheit zu werfen, die mich umgibt. Eine faszinierende Welt. Alles ist wirklich genau so schön wie in den Beschreibungen, die ich gelesen habe. Eigentlich ist es noch viel schöner. Wenn ein eben aus Europa angekommener Reisender zum ersten Mal diese Wälder betritt, so hat er ein ganz unerwartetes Naturbild vor sich. Er weiß nicht zu sagen, was mehr sein Staunen erregt. Die feierliche Stille der Einsamkeit oder die Schönheit der einzelnen Gestalten und ihre Kontraste oder die Kraft und Fülle des vegetabilischen Lebens. Es ist, als hätte der mit Gewächsen überladene Boden gar nicht Raum genug zu seiner Entwicklung. Überall verstecken sich Baumstämme hinter einem grünen Teppich. Und wollte man all die Orchideen, die Pfeffer- und Pothos-Arten, die auf einem einzigen Heuschreckenbaum oder amerikanischen Feigenbaum wachsen, sorgsam verpflanzen, so würde ein ganzes Stück Land bedeckt. Dieselben Lianen, die am Boden kriechen, klettern zu den Baumwipfeln empor und schwingen sich mehr als 30 Meter hoch von einem zum anderen. Still sitze ich da und lausche den Geräuschen des Regenwalds, dem Rascheln des Buschwerks, dem Knarren und Knacken der mächtigen Baumriesen und dem Gesang der Vögel. Apropos Vögel, ich höre sie zwar, bis jetzt habe ich aber noch gar keinen gesehen. Eigentlich habe ich bisher überhaupt noch keine Tiere gesehen. Wo sind die bunten Vögel, die Affen und all die anderen exotischen Tiere, von denen ich so viel gehört habe? Mein Führer Manuel erklärt mir, dass wir Touristen verwöhnt sind von all den Tierfilmen, in denen ein Tier nach dem anderen durchs Bild läuft. In Wahrheit ist es so, dass sich Tierfilmer monatelang mit ihrer Kamera auf die Lauer legen müssen, bis sie genügend Tiere gefilmt haben, um daraus einen kurzen, unterhaltsamen Film zu machen. Im Regenwald muss man Geduld haben und man muss wissen, wo man suchen soll, wenn man die scheuen Tiere des Waldes sehen will. Also übe ich mich in Geduld und tröste mich damit, dass es auch anderen Reisenden vor mir so gegangen ist. Bevor ich England verließ, hatte ich viele Bücher über Reisen in heiße Länder gelesen. Ich hatte mich so sehr in die begeisterten Beschreibungen verloren, mit denen die meisten Naturforscher von der unübertrefflichen Schönheit der tropischen Vegetation und den ungewöhnlichen Formen und strahlenden Farben der Tierwelt berichten, dass ich mich selbst in fieberhafte Erwartungen hineingesteigert hatte. Es ist daher also nicht weiter verwunderlich, dass meine ersten Eindrücke dieser Welt enttäuschend waren. Während meines ersten Spaziergangs durch den Wald sah ich mich um und erwartete, so viele Affen zu sehen wie in zoologischen Gärten, Kolibris und Papageien im Überfluss. Aber tagelang sah ich nicht einen einzigen Affen und kaum einen Vogel. Bald fand ich jedoch heraus, dass diese Geschöpfe in wahrer Überfülle vorhanden waren, wenn man nur wusste, wo und wie man nach ihnen suchen musste. Und dass hier die verschiedensten Arten aller Tiergattungen in wunderhafter Zahl zu finden waren. Als Naturforscher, wie der Brite Alfred Russel Wallace im 19. Jahrhundert beginnen, die Tier- und Pflanzenwelt fremder Kontinente systematisch zu studieren, wundern sie sich immer wieder über die erstaunliche Artenvielfalt, auf die sie im tropischen Regenwald stoßen. Auch heute noch ist die Artenvielfalt des Regenwalds ein einzigartiges Phänomen. Schätzungen zufolge leben 50-90% aller auf der Erde existierenden Tier- und Pflanzenarten im Regenwald. Dass die Schätzungen so weit auseinandergehen, liegt daran, dass unglaublich viele Arten überhaupt noch nicht entdeckt worden sind. Kein Mensch kann daher mit Gewissheit sagen, wie viel unbekanntes Leben in den Regenwäldern der Erde noch auf seine Entdeckung wartet. Einig ist man sich nur darin, dass die Regenwälder das irdische Biotop mit der größten biologischen Vielfalt sind. Während man in Deutschland kaum mehr als 5 verschiedene Apfelsorten im Supermarkt kaufen kann, weil Landwirtschaft und Handel möglichst gleichförmige Produkte herstellen und verkaufen wollen, gibt sich der Regenwald nicht mit solcher Eintönigkeit zufrieden. In verschwenderischer Fülle existieren hier verschiedene Früchte, Blumen, Pflanzen und Tiere. Viele von ihnen sind so stark auf einen bestimmten Lebensraum spezialisiert, dass sie nur in einem ganz kleinen Gebiet innerhalb des Regenwalds existieren und sonst nirgendwo auf der ganzen Erde. Man nennt diese Vielfalt verschiedener Lebensformen Biodiversität. Sie ist es, die den Regenwald zu dem faszinierenden Ort macht, der er ist. Meine Geduld zahlt sich aus. Natürlich zahlt es sich auch aus, dass ich mit Manuel durch den Regenwald gehe. Denn als ortskundiger Führer weiß er, wo man hier Tiere findet. Während wir uns unseren Weg über das glitschige Wurzelwerk bahnen, hält Manuel plötzlich an und bedeutet mir, dass ich ganz still sein soll. Er hat etwas gehört. Den Ruf eines besonderen Vogels. Dann weist er mir mit dem Finger den Blick durch ein Loch im Buschwerk. Ich schaue hindurch und bekomme augenblicklich Herzklopfen. Ich sehe einen wunderschönen Vogel mit leuchtend grünem Federkleid und rotem Bauch. Nur einen kurzen Moment, dann hat uns der Vogel entdeckt und fliegt davon. Es war ein Quetzal. Über diesen Vogel mit den langen, prächtigen Schwanzfedern gibt es viele alte Legenden. Heute lebt er nur noch in den Nebelwäldern Mittelamerikas und es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man einen von ihnen zu Gesicht bekommt. Ohne Manuels Hilfe hätte ich ihn mit Sicherheit nicht entdeckt. Hier im Regenwald muss man das Sehen und Hören wohl wirklich ganz von Neuem lernen. Aber wenn man es tut, entdeckt man eine bunte, fremdartige und wundervolle Welt. Mein Herzklopfen über die Begegnung mit dem seltenen Quetzal hat sich kaum gelegt, da führt Manuel mich zu einer kleinen Lichtung. Vor einiger Zeit ist hier ein Baumriese umgestürzt und hat ein Loch in das dichte Regenwalddach gerissen. Von Zeit zu Zeit passiert das, erklärt mir Manuel, wenn ein Baum zu alt wird. Und es ist gar nicht so schlimm für den Regenwald, denn das Holz des Baums verrottet und wird zu neuer, nährstoffreicher Erde. Auf solchen natürlichen Lichtungen tummeln sich häufig ganz besonders viele Tiere. Was Manuel damit meint, verstehe ich, als ich mich dem umgestürzten Baum nähere. Kaum habe ich seinen Stamm berührt, steigt rings um mich herum eine Flut der buntesten Schmetterlinge in die Luft. Die filigranen Wesen umflattern mich, sie berühren mich sanft mit ihren zarten Flügeln und mein Bad in der Flut ihrer Farben will überhaupt kein Ende nehmen. Die Mannigfaltigkeit ungewöhnlicher Formen und wundervoller Farben ist wirklich erstaunlich. In England gibt es zum Beispiel nur wenige Orte, an denen man während eines ganzen Sommers mehr als 30 verschiedene Arten von Schmetterlingen sammeln kann. Hier dagegen haben wir in ungefähr 2 Monaten mehr als 400 unterschiedliche Arten von Schmetterlingen gefunden. Viele von ihnen von außerordentlicher Größe und prächtigster Farbigkeit. Als ich in die Lodge zurückkehre, bin ich überwältigt von den Eindrücken meines ersten Tages im Regenwald. Vor allem die Schmetterlinge haben es mir angetan. Manuel erzählt mir von einer Schmetterlingsfarm im Westen von Costa Rica. Dort werden Schmetterlinge gezüchtet, für botanische Gärten in der ganzen Welt, und man kann einiges über die Falter lernen. Nach meinem Gallo-Pinto-Frühstück am nächsten Morgen verlasse ich den Nebelregenwald des Cerro de la Muerte und mache mich auf den Weg. Über diese geflügelten Schönheiten muss ich einfach mehr erfahren. Einige Stunden später erreiche ich die Schmetterlingsfarm in La Guasima de Alajuela. Die Farm ist eine Art Freilichtmuseum für Schmetterlinge, nur dass die Schmetterlinge nicht eingesperrt sind, sondern unter einem riesigen Fliegengitternetz in einem wunderschönen Garten frei herumfliegen. Und zwar nicht nur eine oder zwei verschiedene Schmetterlingsarten, sondern hunderte. Da ist der strahlend blaue Blue Morpho, die orangefarbene Julia, Der wie ein buntes Kirchenfenster wirkende Monarch, der Mexican Blue Wing und die riesige Great Owl mit einer Spannweite von fast 10 Zentimetern. Staunend stehe ich vor dieser Vielfalt an Formen und Farben und frage mich, warum sich all diese Schmetterlinge scheinbar sehr über die Bananenstückchen freuen, die überall auf kleinen Brettchen ausliegen, als hätte man ein Schmetterlingspicknick angerichtet. Eine ältere Dame sieht meinen fragenden Blick und spricht mich an. Sie heißt Maria Ortega und ist eine pensionierte Lehrerin. Schmetterlinge sind ihr Hobby und sie arbeitet freiwillig einige Stunden täglich in der Schmetterlingsfarm. Lächelnd erklärt sie mir, dass die Schmetterlinge Banane lieben. Und je älter die Banane ist, umso besser. Mit seinem Rüssel saugt ein Schmetterling nämlich den Saft der matschigen Banane auf. Fruchtsüße pur. Wenn die Banane so richtig gärt, ist das ein Festmahl für viele Schmetterlinge. Das lieben sie. Dann hat sich nämlich Alkohol gebildet. Ich muss an Bananenlikör denken. Aber Maria erklärt mir, dass man die Schmetterlinge beobachtet hat. Diejenigen, die sich am Bananenalkohol berauschen, leben tatsächlich kürzer als die Abstinentenfalter. Das gibt mir zu denken. Die Schmetterlinge leben eh nur kurze Zeit. Manche entfalten ihre filigranen Flügel nur für 10 Tage. Die Farbenpracht, die sie in dieser Phase ihres Lebenszyklus entwickeln, ist einzigartig. Knallige Farben wechseln sich ab mit kunstvollen Tarnzeichnungen. Staunend blicke ich mich um. Maria macht mich auf die verschiedenartigen Pflanzen in dem Garten aufmerksam, die ich einfach nur schön finde, und zeigt mir, dass man auch hier wieder einmal ganz genau hinsehen muss. All die verschiedenen Schmetterlingsarten sitzen jeweils auf ganz bestimmten Blumen und Pflanzen. Jede Schmetterlingsart hat sich nämlich auf den Nektar jeweils einer Blumenart spezialisiert. Wer diese Blume pflanzt, lädt diese Schmetterlingsart also zum Essen ein. Maria Ortega zeigt mir noch etwas. Vertrocknete Blätter, die von einem Stamm herabhängen. Ich finde das nicht sonderlich spektakulär, bis sie mir erklärt, dass das gar keine vertrockneten Blätter sind, sondern Schmetterlingspuppen. Zur Tarnung vor Fressfeinden sehen sie aus wie trockenes, eingerolltes Laub. Und das bleibt nicht das Einzige, was ich von Maria über den faszinierenden Lebenskreislauf der Schmetterlinge lerne. Jeder Schmetterling beginnt sein Leben in einem Schmetterlingsei. Das ist noch nicht einmal Stecknadelkopf groß. Aus dem Ei schlüpft irgendwann eine Raupe. Die Raupe frisst sich an Blättern rund und fett und verpuppt sich. In der Puppe verwandelt sich die Raupe in einen Schmetterling, der irgendwann aus der Puppe schlüpft, von Blüte zu Blüte fliegt, dort Nektar trinkt und schließlich neue Schmetterlingseier ablegt, um danach zu sterben. Das klingt so, als würden Schmetterlinge ein einfaches Leben führen. Denn Blätter für Raupen und Blüten für Schmetterlinge scheint es ja in der Natur stets in Hülle und Fülle zu geben. Aber leider ist es nicht so. Sehr viele Schmetterlinge sind spezialisiert auf jeweils ganz besondere Pflanzenarten. Diese Schmetterlinge legen ihre Eier nur auf den Blättern einer einzigen Pflanzenart ab, von denen sich dann die Raupen dieser Art ernähren, sobald sie das Ei verlassen haben. Wirtspflanze nennt man diese Pflanzen, weil sie den Schmetterling unfreiwillig bewirten, mit Speisen versorgen. Dieses System hat durchaus seinen Sinn, denn in dieser ganz speziellen Pflanze befinden sich oft Stoffe, die die Raupe aufnehmen muss, damit sie in ihrer Verpuppungszeit zum Beispiel genau die Farbstoffe produzieren kann, die sie zu dem roten, blauen oder sonst wie farbigen Schmetterling machen, der aus ihr werden soll. Aber nicht nur bei der Eiablage und in der Raupenzeit sind Schmetterlinge ziemliche Spezialisten. Wenn die Raupen genug gefressen haben, suchen sie je nach Art wiederum ganz andere spezielle Pflanzen auf, um sich an ihnen zu verpuppen. Meist sind es Pflanzen mit Blüten, deren Nektar der Schmetterling benötigt, wenn er aus der Puppe geschlüpft ist. Denn auch der fertige Schmetterling trinkt bei diesen spezialisierten Falterarten nur den Nektar einer speziellen Blüte. Da viele Pflanzen des Regenwalds nur in ganz bestimmten Regionen anzutreffen sind, ist auch das Leben der einzelnen Schmetterlingsarten eng an die Region ihrer Wirtspflanzen gebunden. Da ihr Lebenskreislauf gleich auf zwei spezielle Pflanzenarten angewiesen ist, die Pflanze, von deren Blättern sich die Raupe ernährt, und die Pflanze, deren Blütennektar dem fertigen Schmetterling als Nahrung dient, ist er sehr leicht zu stören. Verschwindet auch nur eine dieser beiden Pflanzen, so ist der Schmetterling zum Aussterben verurteilt. Diese enge Bindung an einen bestimmten Lebensraum im Regenwald ist nicht nur bei Schmetterlingen, sondern auch bei vielen anderen Tierarten gegeben. Werden Waldgebiete abgeholzt, so verschwinden auch für immer viele Pflanzenarten und mit ihnen die Tierarten, deren Lebensraum sie waren. Auf diese Weise sind bereits viele Tier- und Pflanzenarten des Regenwalds für immer verschwunden. Und das Artensterben geht weiter. Man schätzt, dass durch die Eingriffe des Menschen in die Natur täglich über 100 Arten aussterben. Die meisten von ihnen, ehe überhaupt jemand davon erfahren hat, dass es sie gibt. 12,5% aller bekannten Pflanzen sind heute vom Aussterben bedroht. Schlagartig wird mir bewusst, wie verletzlich die biologische Vielfalt ist, die es im Regenwald gibt. Mich überkommt ein Gefühl von Traurigkeit, dass die orange-gelb gestreifte Schönheit, die gerade meine Nase umflattert, und all die anderen wunderschönen bunten Schmetterlinge vielleicht bald schon ausgestorben sein könnten oder nur noch hier auf der Schmetterlingsfarm zu sehen sein werden. Aber ziemlich plötzlich überkommt mich auch noch ein ganz anderes Gefühl, das mich im Schnellschritt die nächste Toilette aufsuchen lässt. Montezumas Rache hat mich erwischt. So nennt man es hier, wenn die Touristen plötzlich Durchfall bekommen und sich erbrechen müssen. Der alte Aztekenherrscher Montezuma, dessen Name diese Touristenkrankheit trägt, leistet an mir wirklich ganze Arbeit. Ich fühle mich elend und weiß nicht, was ich tun soll. Aber zum Glück sind die Menschen in diesem Land sehr hilfsbereit. Die schmetterlingskundige Maria Ortega lädt mich ein, mit ihr nach Hause zu kommen. Der Weg zu ihrem kleinen, bescheidenen Haus am Rande von La Guasima ist nicht weit, worüber ich sehr froh bin. Zittrig nehme ich in der kleinen Küche Platz, während Maria bereits mit diversen Blechdosen hantiert. Sie macht mir einen Avocado-Brei und braut mir einen Zimttee. Der Avocado-Brei soll gegen den Durchfall wirken und der Zimttee hilft bei Erbrechen. Der Tee schmeckt nach Weihnachten, ungewöhnlich mitten in der Hitze. Den nicht gewürzten Avocado-Brei bekomme ich kaum herunter. Aber er wirkt. Schon wenige Stunden später geht es mir wesentlich besser. Und ich erfahre von der pensionierten Lehrerin, dass sie die vielen Kräuter in den Blechdosen selbst gesammelt hat. Im Regenwald. Lange bevor es Apotheken gab, wussten sich die Menschen bei Krankheiten bereits durch die heilende Wirkung von Pflanzen zu helfen. Oft basieren Medikamente auch heute noch auf Stoffen, die aus der Natur stammen. So enthält das wohl berühmteste aller Kopfschmerzmittel, Aspirin, einen Wirkstoff, der in der Rinde unserer Weidenbäume vorkommt. Da es in den tropischen Regenwäldern eine hohe Artenvielfalt gibt, ist hier auch die Menge an Heilpflanzen sehr groß. Die Ureinwohner dieser Regionen haben sich ihre Wirkung über Jahrtausende zunutze gemacht und das Wissen um die heilsamen Kräfte der verschiedenen Pflanzen von Generation zu Generation weitergegeben. Der Vorrat an Heilpflanzen im Regenwald ist so groß, dass seit einigen Jahrzehnten sogar Pharmaunternehmen dort nach neuen Stoffen suchen, mit denen sich Krankheiten heilen lassen. Allein in Mexiko hat man bisher mehr als 100 Pflanzen gefunden, die den Blutzuckerspiegel regulieren und so möglicherweise gegen Diabetes helfen können. Auch dem Zimttee wird übrigens diese Eigenschaft zugeschrieben. Aber die vielfältigen Arten im Regenwald sterben schneller aus, als sie untersucht werden können. Vielleicht verschwindet gerade jetzt in diesem Moment eine Pflanzenart, mit der man Krebs hätte heilen können. Und nicht nur die Pflanzen- und Tierarten verschwinden. Es gibt in den tropischen Regenwäldern auch immer weniger Ureinwohner, die mit den Pflanzen des Regenwalds aufwachsen. So verschwindet neben den Arten auch das Wissen um die heilsame Wirkung vieler Pflanzen. Während ich mich weiter erhole, erzählt mir Maria Ortega, dass sie das Rezept für den Tee und auch für den Avocadobrei von ihrer Urgroßmutter hat, die als Indígena in einem Dorf tief im Regenwald aufgewachsen ist. Das war vor mehr als 100 Jahren. Als junge Frau hatte man Marias Urgroßmutter und ihre Familie gezwungen, das Dorf im Regenwald zu verlassen und in die Stadt zu ziehen. Das Dorf sollte abgerissen werden und der Regenwald an dieser Stelle musste einer Bananenplantage weichen. Für Marias Urgroßmutter war der Umzug ein großer Schock, denn bisher kannte sie nur das Leben im Regenwald. Und das unterschied sich sehr vom Leben in der vermeintlichen Zivilisation. Man konnte auf den ersten Blick sehen, dass diese wirklich wilden Indios vollkommen anders waren als wir. Sie trugen nichts, das wir auch nur im Entferntesten als Kleidung bezeichnen würden. Nur seltsame Verzierungen auf der Haut, Stammesabzeichen und so weiter. Sie alle trugen Waffen und Werkzeuge, die sie selbst hergestellt hatten, und lebten jeweils mit mehreren Familien zusammen in großen Häusern. Sie alle gingen Arbeiten und Vergnügungen nach, die mit dem weißen Mann und seiner Lebensweise nicht das geringste gemein hatten. Abgesehen von den wenigen, denen mein Reisegefährte persönlich bekannt war, schenkten uns diese unabhängigen Waldbewohner auch keinerlei Beachtung. Wir waren für sie bloß merkwürdige Fremde, die einer unbekannten Rasse angehörten. In allem, selbst der kleinsten Kleinigkeiten, versorgten sie sich selbst, auf die ihnen eigene Weise, vollkommen unabhängig von der Zivilisation, und lebten ihr eigenes Leben in ihrer eigenen Art, wie sie es schon seit unzähligen Generationen getan hatten, bevor man Amerika entdeckt hatte. Als Alfred Russel Wallace im 19. Jahrhundert die Eindrücke seiner ersten Begegnung mit im Regenwald lebenden Indios Lateinamerikas zu Papier bringt, gibt es dort kaum noch Ureinwohner. Und nur wenige der Indigenas, wie sie sich heute nennen, leben noch im Regenwald, wie es ihre Vorfahren seit Generationen getan hatten. Mit der Entdeckung des amerikanischen Kontinents durch den ersten Europäer Christoph Kolumbus im Jahr 1492 hatte für die ursprünglichen Bewohner dieses Kontinents eine jahrhundertewährende Katastrophe begonnen. Das Entdecken des Landes reichte den europäischen Reisenden nämlich nicht. Sie wollten es vor allem in Besitz nehmen. Im 16. und 17. Jahrhundert folgten Kolumbus daher die spanischen und portugiesischen Conquistadores, bewaffnete Eroberer, die getrieben wurden vom Wunsch, reich zu werden. Es kann nicht mehr weit sein. Die Aussicht auf Reichtum durch Ausbeutung der Rohstoffe dieser neuen Welt zog viele Abenteurer an. Was sie am meisten lockte, war die Legende von einem geheimnisvollen goldenen Reich, Eldorado, das irgendwo tief in den Regenwäldern Mittel- und Südamerikas versteckt sein sollte. Auch wenn viele Ureinwohner Mittel- und Südamerikas nicht gerade friedliche Völker waren, so wurde ihre Kriegslust von den europäischen Eroberern doch um einiges übertroffen. Auf ihrer gierigen Suche nach Gold und wertvollen Rohstoffen gingen sie über Leichen. Die Leichen der Ureinwohner dieses Kontinents. Die Conquistadores zerstörten in nur wenigen Jahrzehnten die Hochkulturen der Maya, Inka und Azteken und vielleicht noch andere Völker und Kulturen, von denen wir niemals mehr erfahren werden. Durch brutale Waffengewalt, aber noch viel effektiver durch Krankheiten, die sie aus Europa mitbrachten und gegen die das Immunsystem der Ureinwohner vollkommen wehrlos war. Nur ein Bruchteil der Ureinwohner überlebte die Eroberung. Stattdessen kamen mehr und mehr Spanier und Portugiesen und ließen sich auf dem neuen Kontinent nieder. Sie führten dort ihre Sprache und ihre Lebensweise ein, die noch heute das Leben in Mittel- und Südamerika bestimmen. Die Rohstoffe des Landes wurden ausgebeutet, immer größere Waldflächen wurden für die Land- und Weidewirtschaft gerodet und die Ureinwohner, die das Massaker der Eroberung überlebt hatten, wurden von ihren Ländereien vertrieben und als billige Arbeiter versklavt. Man Maria Ortegas Erzählungen haben mich nachdenklich gemacht. Langsam verstehe ich, warum Montezuma sich an mir rächen will. Natürlich weiß ich, dass das Unsinn ist. Mich hat kein Aztekenherrscher aus einem 500 Jahre alten Grab verflucht. Mein Immunsystem kennt nur einfach die Bakterien dieses Landes noch nicht. Das ist alles. Ich möchte mehr über die Ureinwohner dieses Landes erfahren. Aber Maria Ortega kann mir nicht weiterhelfen. Auch sie kennt das Leben im Regenwald nur noch aus den wenigen Erzählungen ihrer Urgroßmutter. Aber sie weiß, dass es im Süden von Costa Rica das Bribri-Volk gibt, das Touristen einen Besuch in ihren Dörfern gestattet. Dort will ich unbedingt hin. Ich bedanke mich bei Maria und mache mich auf den Weg Richtung Süden. Entlang der Straße stehen überall Frauen mit kleinen Tischen, die prall bedeckt sind mit den köstlichsten Früchten. Mangos, Papayas, mindestens 5 verschiedene Bananensorten und Früchte, die verlockend aussehen, die ich aber noch nie im Leben gesehen habe. Guayaba, Passionsfrucht, Sternfrucht, Tamarindo. Ich halte an und decke mich für wenige Colones, der kostarikanischen Währung, mit den leckersten Früchten ein, die ich je gegessen habe. Auf meine Frage, wo sie her seien, antwortet eine Frau, na, aus dem Garten und aus dem Wald, aus dem Regenwald. Es wächst dort eben, sagt sie mit einem Achselzucken. Ich fahre weiter. Die Straße ist rechts und links von dichtem Wald gesäumt. Meine Gedanken schweifen ab von der Straße und hinein in die Weiten dieses immerwährenden Grüns. Es gibt dort so vieles, was noch kein Mensch jemals zu Gesicht bekommen hat. Unbekannte Pflanzen und Tiere und vielleicht sogar wirklich auch das geheimnisvolle goldene Reich Eldorado. Fast packt mich ein wenig die Lust, mich einzureihen in die Riege jener Forscher, die sich auf Entdeckungsreise nach diesem sagenhaften Ort begeben haben. Seitdem die ersten Europäer auf ihren Eroberungszügen in Süd- und Mittelamerika von der Eldorado-Legende gehört hatten, wollten sie dieses goldene Reich tief im Regenwald unbedingt finden. Viele Expeditionen machten sich auf den Weg. Aber diese Expeditionen gestalteten sich schwierig. Nicht nur, weil der Regenwald ein ziemlich unzugängliches Gelände ist, vor allem, weil niemand wusste, wo genau dieses sagenhafte Eldorado überhaupt liegt und was es eigentlich genau ist. Eine der ersten größeren Expeditionen war 1541 die Zimtland-Expedition der spanischen Konquistadoren Gonzalo Pizarro und Francisco de Orellana, die sich auf die Suche nach gleich 2 lukrativen Orten machten, dem sagenhaften Goldland Eldorado und den legendären Zimtwäldern, die irgendwo in den Tiefen Südamerikas wachsen sollten. Zimt war ein wertvolles Gewürz zu jener Zeit. 200 bis 300 spanische Soldaten und Reiter und an die 4000 Indios stark war die Expedition, die sich ihren Weg durch den Regenwald Südamerikas bahnte. Die Expedition war ein Desaster. Weniger als die Hälfte der Teilnehmer überlebte die Strapazen. Und die Ausbeute war eine Pleite. Die gefundenen Zimtbäume waren gar keine richtigen. Und vom Eldorado fand man keine Spur. Was man dagegen fand, war der wasserreichste Fluss der Erde, der Amazonas, der damals allerdings noch gar nicht so hieß. Seinen Namen erhielt er von seinen europäischen Eroberern, die es auf der Fahrt über den Fluss mit einem Stamm kämpferischer Frauen zu tun bekamen. Kämpfende Frauen kannte man in Europa nicht, nur aus einer alten griechischen Legende über das Kriegervolk der Amazonen. So nannte man den Fluss kurzerhand Amazonas. Die verheerenden Erfahrungen der Zimtland-Expedition hielten weitere Entdecker jedoch nicht davon ab, ihr Glück zu suchen. Nur wenige Jahrzehnte nach Pizarro und Orellana wagte sich der berühmte englische Seefahrer Sir Walter Raleigh in den Regenwald Südamerikas vor, um seiner Königin Elizabeth I. das Gold der neuen Welt zu Füßen legen zu können. Von den Spaniern, die dort waren, wurde mir versichert, dass die Kaiserstadt, die die Spanier Eldorado nennen, hinsichtlich ihrer Größe, ihrer Reichtümer und ihrer hervorragenden Lage alles in der Welt übertrifft. Oder wenigstens alles in der Welt, das den Spaniern bekannt ist. Wenn der Kaiser von Eldorado mit all seinen Heerführern, Tributpflichtigen und Gouverneuren zusammenkommt, gibt es folgenden Brauch. Ehe seine Untertanen dem Kaiser ihre Treue schwören, werden sie zunächst nackt ausgezogen und ihre Körper von oben bis unten mit einer Art weißem Balsam eingerieben. Wenn ihre Körper vollständig damit bedeckt sind, kommen Diener des Kaisers, die zuvor Gold zu feinem Pulver zerrieben haben, und blasen dieses Goldpulver mit hohlen Pflanzenstängeln auf die nackten Körper, bis sie von Kopf bis Fuß glänzen. Ebenso glänzen die goldenen Bildnisse in ihren Tempeln, die Teller, von denen sie essen, und auch die Rüstungen und Schilde, die sie im Krieg benutzen, denn sie sind alle aus purem Gold. Auch Sir Walter Raleigh fand das sagenhafte Goldland nicht. Aber der Reichtum Eldorados war so verlockend, dass er in den folgenden Jahrhunderten noch vielen, die nach ihm suchten, das Leben kosten sollte. Dabei war die Eldorado-Manie keinesfalls nur ein allgemeiner Traum der frühen Neuzeit. Noch im 20. Jahrhundert fand der Mythos von einem geheimnisvollen Reich in den Tiefen des Regenwalds Anhänger. Der berühmteste unter ihnen, Colonel Percy Harrison Fawcett, der David Livingstone des Amazonas. Der britische Forschungsreisende war von der Royal Geographical Society mehrfach mit kartografischen Missionen in den Regenwald entsandt worden. Er sollte die Länge der Flüsse und die Ausmaße der Wälder berechnen. Im Laufe seiner Reisen hatte Fawcett die Überzeugung gewonnen, dass irgendwo im Amazonasbecken eine uralte indianische Hochkultur existiert, auf der die Mythen von Eldorado basieren. Fawcett taufte den Hauptort dieses wundersamen Reichs aus Geheimhaltungsgründen die Stadt Z und war entschlossen, diesen Ort zu finden. Immerhin verfügte er über einige Erfahrungen mit Expeditionen in den Regenwald. In dieser unwirtlichen Region hat überhaupt nur eine kleine Expedition eine Überlebenschance. Eine kleine Gruppe von Männern kann sich zur Not aus dem Dschungel ernähren und sie stellt für feindliche Indianer keine Bedrohung dar. Meine Expedition wird daher kein angenehmer Spaziergang mit einer Armee von Trägern, Führern und Lasttieren. Mit solchen überfrachteten Expeditionen gelangt man nirgendwohin. Sie bleiben an der Grenze der Zivilisation hängen. Wo die eigentliche Wildnis beginnt, sind keine Träger mehr zu haben, weil sie sich vor den Wilden fürchten. Führer gibt es auch keine, denn niemand kennt das Land. Die Ausrüstung muss auf ein absolutes Minimum beschränkt bleiben, weil man alles selbst zu tragen hat. Schließlich kann man nur darauf vertrauen, dass es einem gelingen wird, sich mit den verschiedenen Stämmen anzufreunden, denen man unterwegs begegnet. Mit leichtem Gepäck und allein in Begleitung seines Sohnes Jack und dessen besten Freundes machte sich der 57-jährige Fawcett im Sommer 1925 auf den Weg in den brasilianischen Regenwald, um die versunkene Stadt Z zu finden. Dass es kein leichtes Unterfangen sein würde, war ihm durchaus bewusst. Wir werden allen erdenklichen Strapazen ausgesetzt sein. Wir müssen eine gleichermaßen nervliche, mentale wie körperliche Widerstandsfähigkeit erlangen. Denn unter diesen Bedingungen brechen viele Männer zusammen, weil ihr Geist lange vor ihrem Körper aufgibt. Wenn wir es trotz all meiner Erfahrungen nicht schaffen, dann haben auch die anderen kaum eine Chance. Fawcetts Worte sollten sich als prophetisch erweisen. Nur wenige Wochen nach Beginn der Expedition verschwinden er und seine beiden Reisebegleiter im Amazonasbecken und tauchen nie wieder auf. Die Suche nach ihnen bleibt erfolglos, ebenso wie die Suche nach der Stadt Z. Das wundersame Eldorado in den Tiefen des Regenwalds hat bis heute niemand gefunden. Und gerade darum beflügelt es die Träume und Gedanken der Menschen noch heute. Bei aller Abenteuerlust, auf Nimmerwiedersehen im Regenwald verschwinden, das will ich dann doch nicht. Darum beschließe ich, mich sorgfältiger auf die Straße zu konzentrieren, als ich es bisher getan habe. Bei meinem Weg Richtung Süden zu den Dörfern der Bribri-Indianer habe ich mich für die Küstenstraße entschieden. Ich habe das Gefühl, nur durch Wald zu fahren. Selten wird der Ausblick imposant. Dann öffnen sich rechts von mir die Weiten des Pazifischen Ozeans, während von links das dichte Meer des Regenwalds bis an die Küstenlinie schwappt. Der Regenwald reicht wirklich bis ans Meer. Der Sandstrand geht direkt über in den Regenwald. Wenige Kilometer weiter lerne ich ein neues Gesicht des Regenwalds kennen. Mangrovenwälder. Nie hätte ich gedacht, dass mich die Wurzeln eines Baums mehr faszinieren könnten als der Baum selbst. Die weit verzweigten Wurzeln dieser Mangrovenbäume ragen aus dem Salzwasser 1-2 Meter hoch, wie lange, krumme Hexenfinger, ehe sie sich langsam zu einem Stamm zusammenwinden. Irgendwie kommt mir diese Küste hier bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Aber das soll ich kurze Zeit später erfahren. Kurz bevor es dunkel wird, lockt mich ein Holzschild am Straßenrand bei Dominical in eine ganz besondere Unterkunft zur Nacht. Captain Tom's Shipwreck Hotel. Hier rechts ist auf dem Schild zu lesen. Ich zögere etwas. Wer gibt seinem Hotel einen Namen, der an eine Katastrophe erinnert? Dann biege ich ab und stehe kurze Zeit später vor einem ziemlich abgehalfterten Hotel mit einer Surfschule. Ein Muss an dieser Küste, dessen Wellen Surfer aus aller Welt anlocken. Aber warum heißt das Hotel Shipwreck Hotel? Schiffswrackhotel. Der Besitzer Dave zeigt auf einen großen Bilderrahmen mit Fotos und klärt mich auf. Vor 20 Jahren lernte er Captain Tom kennen, der an der Playa Cacao weiter im Süden Costa Ricas gestrandet war und hier aus einem gesunkenen Fischerboot, das er kurzerhand auf ein Betonpodest stellte, ein Hotel machte. Das Shipwreck Hotel eben. Für $2 konnte man hier in einer Hängematte schlafen. Captain Tom, der immer lachte und einen Haufen Geschichten auf Lager hatte, sah genau so aus, wie man sich einen Seemann vorstellt. Weil sein Hotel vollkommen abgeschieden lag und nur per Boot zu erreichen war, begrüßte er oft Menschen, die genau dies schätzten. John Wayne verbrachte Ende der 50er Jahre auf der Höhe seines Ruhms hier inkognito seinen Urlaub, spielte Schach und trank sein Bierchen mit Captain Tom. In dessen rostigem Schiffswrack mitten im kostarikanischen Nirgendwo konnte er wirklich sicher sein vor Fans und Fotografen. Captain Tom starb vor über 15 Jahren, doch ihm zu Ehren trägt dieses Hotel am Strand von Dominical seinen Namen. Eine schöne Geschichte, die mir Dave erzählt. Ich betrachte die Fotos in dem Bilderrahmen und wünsche mir, ich könnte es noch besuchen, das echte Shipwreck Hotel. Wie eine Arche ruht das Wrack unter Palmen auf dem Sandstrand, umringt vom Regenwald. Irgendwie kommt mir dieses Bild bekannt vor. Dave schmunzelt. Captain Jack Sparrow hat hier sein Unwesen getrieben. Mit anderen Worten, der Fluch der Karibik wurde an diesen Küsten gedreht. Ich bin beeindruckt. Entlang der Pazifikküste Costa Ricas hing Johnny Depp in der Takelage. Fast fühle ich mich geehrt, als ich meine spartanische Kajüte im Schiffswrackhotel beziehe und vom Rauschen der Wellen in einen erholsamen Schlaf getragen werde. Am nächsten Morgen reißt mich das aufgeregte Geschrei von Vögeln aus dem Schlaf. Dave versichert mir, dass es keinen Grund zur Aufregung gibt. Wahrscheinlich nur ein Krokodil, das sich in den Mangroven zum Frühstück ein Tier geschnappt hat. Nur ein Krokodil? Von einem Moment zum nächsten bin ich hellwach. Ich frage mich, worauf das Krokodil sonst wohl noch Appetit zum Frühstück haben mag. Aber Dave beruhigt mich. Krokodile seien für den Menschen wesentlich weniger gefährlich als der Mensch für die Krokodile. Jedenfalls habe er in den Jahren, in denen er hier sein Hotel führe, immer weniger Krokodile gesehen. Und nicht nur die Krokodile verschwenden langsam, auch andere Tiere. Der Rückgang von Tierarten in tropischen Regionen hat vielfältige Ursachen. Nicht allein das Abholzen der Regenwälder, auch ihre zu intensive landwirtschaftliche Nutzung. Auf kaum eine andere Art des Regenwalds trifft dies mehr zu, als auf die Mangrovenwälder, die inzwischen an vielen Küsten bedroht sind. Um den steigenden Bedarf an luxuriösen Meeresfrüchten in den westlichen Industrienationen zu bedienen, werden immer mehr Mangrovenwälder abgeholzt, um in den dort idealen klimatischen Verhältnissen Garnelenfarmen anzulegen. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Tiere in möglichst kurzer Zeit zu züchten, um sie möglichst billig verkaufen zu können. Die Menge an Futter und Tieren in einem engen Bereich der Küste lassen das Wasser kippen. Chemikalien, die zusätzlich zum besseren Gedeihen der begehrten Tiere dienen, tun ihr Übriges. Bereits nach wenigen Jahren ist ein Küstenbereich von der Garnelenzucht ausgelaugt. Die Umwelt ist nachhaltig zerstört. Und die abgeholzten Mangroven lassen sich dort nicht wieder aufforsten, während die Zuchtfarm weiterzieht zum nächsten unberührten Küstenstück. Man schätzt, dass in den vergangenen 20 Jahren weltweit ein Viertel aller Mangrovenwälder verschwunden ist. Durch den Rückgang der Mangrovenwälder schwindet jedoch nicht nur der Lebensraum für Tiere. Ihr Verlust führt zu einer stärkeren Küstenerosion. Auch Flutwellen und Tsunamis haben für diese Küstenregionen verheerende Wirkungen, wenn sie nicht durch Mangrovenwälder gedämpft werden. Neben der Abholzung des Regenwalds und dem Raubbau an der Umwelt hat der Artenrückgang auch noch einen weiteren Grund. Gerade größere Tierarten werden gerne gejagt. Trotz strenger Schutzauflagen der Behörden werden Papageien, Krokodile oder Affen gefangen, als lebende Ware ins Ausland geschmuggelt und für viel Geld an Liebhaber exotischer Dinge verkauft. Andere Tiere überleben die Jagd erst gar nicht. Sie werden als ausgestopfte Trophäen oder Krokodillederhandtaschen an Touristen verkauft. Sie zu erwerben ist illegal. Trotzdem boomt das Geschäft mit ihnen, weil es immer noch Menschen gibt, die Geld dafür ausgeben. Ich lasse Dave und seine Krokodile hinter mir und mache mich auf den Weg ins Landesinnere, zum Talamanca-Gebirge, dem größten und höchsten Gebirgszug Costa Ricas. Denn dort sollen die Dörfer der Bribri liegen, von denen mir Maria Ortega erzählt hat. Ich frage mich durch und erreiche schließlich nach einigen Irrfahrten ein Bribri-Dorf, in dem man Touristen willkommen heißt. Sogar sehr, wie mir scheint. Denn direkt vor mir ist ein Kleinbus mit Amerikanern angekommen, die gerade eine Führung durch das Dorf bekommen. Ich schließe mich ihnen an und erfahre, dass die Bribri zu den ersten Ureinwohnern gehörten, denen Christoph Kolumbus begegnet war, als er seinen Fuß 1502 auf den Boden von Costa Rica gesetzt hat. Ich erfahre, dass sich die Ureinwohner Indígenas nennen. Die Bezeichnungen Indianer und Indio empfinden sie als Schimpfworte. Ich erfahre auch, dass Ureinwohner nicht gleich Ureinwohner ist. Allein in Costa Rica gibt es viele verschiedene Stämme, die nichts miteinander zu tun haben. Sie alle sprechen unterschiedliche Sprachen und haben sehr unterschiedliche Lebensweisen und Gesellschaftsstrukturen. Einige leben hauptsächlich von der Jagd, andere von Fischfang oder Handel. Im Leben der Bribri spielt die Landwirtschaft eine große Rolle. Eine Landwirtschaft mit dem Regenwald und nicht gegen ihn. Viele Stämme der Indígenas in den Regenwäldern haben Techniken zur landwirtschaftlichen Nutzung ihres Lebensraums entwickelt, ohne ihn dabei zu zerstören. Denn der Anbau von Nahrungsmitteln ist hier wesentlich schwieriger, als man denken könnte. Die Vielfalt der Pflanzen im Regenwald erregt den Eindruck, als sei der Boden, auf dem sie wachsen, überaus fruchtbar. Das ist er aber nicht. Rodet man ein Stück Regenwald, was im Allgemeinen durch die sogenannte Brandrodung erfolgt, also das Niederbrennen eines Waldstücks, so kann man den Boden an dieser Stelle nur kurze Zeit für die Landwirtschaft nutzen, da die nährstoffreiche Schicht sehr dünn ist und bald vom Regen weggewaschen wird. Fruchtbar wird der Boden des Regenwalds nur durch den Regenwald selbst. Indem ständig Blätter zu Boden fallen und vermodern, wird er mit neuen Nährstoffen versorgt. Gleichzeitig sorgt das Wurzelwerk der Bäume dafür, dass die nährstoffreiche Bodenschicht vom Regen nicht weggewaschen werden kann. Das System Regenwald erhält sich also selbst, wenn man es denn lässt. Einige Kulturen der Ureinwohner im Amazonasbecken Südamerikas erkannten das Problem des nährstoffarmen Bodens. Statt, wie bei der Brandrodung üblich, immer neue Waldstücke niederzubrennen, sobald der Boden nicht mehr fruchtbar ist, entwickelten sie ein Hilfsmittel, das dafür sorgt, dass die Nährstoffe im Boden bleiben, die sogenannte Terra Preta, schwarze Erde. Die erst vor kurzem von Europäern entdeckte, jedoch schon seit Jahrhunderten von Regenwaldbewohnern verwendete Terra Preta besteht zum größten Teil aus Holzkohle, Muschelkalk, Dung und Kompost. Diese schwarze Erde ermöglichte es ihnen, nur ein kleines Stück Wald für den Anbau von Obst und Gemüse zu roden und dieses dann immer wieder zu benutzen. Über Jahrhunderte. Denn die Holzkohle in der Terra Preta sorgt dafür, dass die Nährstoffe selbst durch die heftigen Regenfälle der Tropen nicht aus dem Boden ausgewaschen werden. Die Berichte des Konquistadoren Francisco de Orellana von Hochkulturen mit florierender Landwirtschaft und Siedlungen im Amazonasbecken mit mehreren hunderttausend Einwohnern galten jahrhundertelang als übertrieben. Nicht zuletzt wegen der Unfruchtbarkeit der Amazonasböden. Diese Böden hätten keine große Zivilisation dauerhaft ernähren können. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurde Orellana rehabilitiert. Archäologen entdeckten in nährstoffreichen Böden, der Terra Preta, zahlreiche auf eine Hochkultur hindeutende Tonscherben. Diese Böden geben der Wissenschaft ein Rätsel auf. Gab es wirklich eine Hochkultur im Amazonasgebiet? Städte von ungeheurem Ausmaß? Könnten diese Städte das Eldorado sein, nach dem so viele Eroberer suchten? Dieses Rätsel wartet noch immer darauf, gelöst zu werden. Die Terra Preta ist nur ein Beispiel für den Einfallsreichtum der Regenwaldbewohner im Umgang mit ihrem Lebensraum. Andere Stämme machen sich zum Beispiel den Stockwerkbau des Regenwalds zunutze und bestellen nicht nur den Boden, sondern auch die anderen Stockwerke des Waldes. Sie bauen selbst in der schwindelerregenden Höhe der Baumwipfel ihre Nutzpflanzen an. Den europäischen Eroberern und später den europäischen Siedlern war ein solcher Umgang mit dem Regenwald vollkommen unbekannt. Wie sie es von zu Hause kannten, rodeten sie den Wald, um Weideflächen für Rinder oder große Plantagen anzulegen. Damit legten sie den Grundstein zur Zerstörung des Regenwalds, die heute in einem stärkeren Ausmaß voranschreitet als je zuvor. Das Problem der Zerstörung des Regenwalds wird mir auf meiner Reise immer schmerzlicher bewusst. Ich verlasse daher das Dorf der Bribri und mache mich auf den Weg zu einem Europäer, der nicht gekommen ist, um den Regenwald zu erobern, wie so viele vor ihm, sondern um ihn zu retten. Um ihn zu treffen, fahre ich vom Talamanca-Gebirge hinunter in den Tieflandregenwald des Piedras Blancas Nationalparks im Südwesten von Costa Rica. Meine Fahrt dorthin geht kilometerweit durch Plantagen. Wo sich einst der Regenwald ausdehnte, erstrecken sich nun eintönige Bananen- und Palmplantagen. Ich spüre, wie sich die Wut über diese Zerstörung in mir breit macht, doch ich darf nicht ungerecht sein. Die Politik Costa Ricas bemüht sich sehr um Umweltschutz. Für Plantagen darf mittlerweile kein Regenwald mehr abgeholzt werden. Neue Plantagen entstehen auf alten, bereits abgeholzten Flächen. An den wundervollen Küsten des Landes herrscht in einer Zone bis 50 Meter vom Strand entfernt absolutes Bauverbot. Und dann denke ich an Europa. Auch hier müssen einst Wälder die Landschaften überzogen haben. Wo sind sie geblieben? Der letzte Urwald Europas befindet sich in Polen, an der Grenze zu Weißrussland. Neben den Regenwäldern liegen die größten zusammenhängenden Waldgebiete nicht in Europa, sondern in Sibirien und Kanada. Etwas niedergeschlagen nähere ich mich meinem Ziel. Eine 6 Kilometer lange Schotterpiste mit einer gefährlich aussehenden Holzbrücke führt mitten in den Regenwald um den Fluss Esquinas, wo ich von einem imposanten abendlichen Froschkonzert begrüßt werde. Hier am Rande des Piedras Blancas Nationalparks betreibt der österreichische Musiker Michael Schnitzler die Esquinas Rainforest Lodge. Als ich hergekommen bin, das ist jetzt schon 20 Jahre her, gab es in diesem Wald, in dem Esquinas Regenwald, viele, viele Grundbesitzer, die Schlägerungsgenehmigungen für Tropenholz besaßen. Und Andererseits ist dieser Park von der Artenvielfalt her eine der wertvollsten Ökosysteme überhaupt in Costa Rica. Es ist der letzte ungeschützte Tieflandregenwald an der ganzen Küste von Costa Rica gewesen. Und es war wirklich die Gefahr da, dass dieser Wald einfach von den Holzfällern total zerstört wird. Und der Staat Costa Rica wusste das auch und hat den Park zum Nationalpark deklariert. Allerdings nur am Papier, denn es waren immer noch die Privatbesitzer da und die mussten losgekauft werden. Es darf niemand enteignet werden. Costa Rica ist eine stabile Demokratie. Es darf also niemand einfach rausgeschmissen werden, sondern es muss jedes einzelne Grundstück gekauft werden. So habe ich beschlossen, etwas zu tun. Eigentlich ohne überhaupt zu wissen, wie. Denn ich bin kein Umweltschützer gewesen und bin kein Biologe und habe vor allem nie irgendwie so eine Aktion gegründet. Und ich habe dann den Verein Regenwalder Österreich gegründet und so kam das Ganze ins Rollen. Was wir machen, ist symbolische Anteile an diesem Regenwald verkaufen. Natürlich ist der oder die, die das Grundstück kauft, nicht wirklich Besitzer, sondern es ist eine Spende, aber jeder, der spendet, bekommt ein Zertifikat über die Anzahl von Quadratmetern, die er oder sie gekauft hat. Und mit den Spenden kaufen wir dann, sobald wir wieder genügend Geld beieinander haben, immer wieder neue Grundstücke dazu. Auf den Grundstücken, die der Verein Regenwald der Österreicher aus Spendengeldern den Kleinbauern abkauft und dem Staat Costa Rica schenkt, dürfen keine Bäume mehr gefällt werden. Und es geschieht noch mehr. Der Verein arbeitet auch aktiv daran, dass auf den Grundstücken, auf denen der Regenwald bereits abgeholzt wurde, neuer Regenwald entsteht. Aber die Wiederbewaldung ist nicht ganz so einfach. Wenn Sie feststellen, dass das zum Beispiel ein Grundstück umgeben ist von einem wirklich dichten und intakten Regenwald, dann überlässt man dieses Grundstück der sogenannten natürlichen Wiederbewaldung. Das heißt, man tut nichts. Man schaut, dass der Bauer mit seinen Kühen weggeht, kauft ihm sein Grundstück ab und macht nichts. Weil natürlich durch Übertragung von Samen, von den Bäumen und so weiter, durch Tiere, durch Vögel, durch Affen, was immer, durch Wind und Regen, sehr schnell diese vielen Arten beginnen dort zu wachsen. Aber wenn es ein großes, gerodetes Grundstück ist, dann geht das nicht, dann muss man nachhelfen. Kein Baum würde dort wachsen, weil es ist kein Wald in der Nähe. Kann nichts passieren. Bleibt eine Wüste. Dass der sogenannte Primärwald, also der ursprüngliche, unberührte Wald, durch neu gepflanzten Sekundärwald ersetzt wird, ist nicht nur für den Regenwald selbst und für den Erhalt seiner Artenvielfalt notwendig. Es ist vor allem wichtig, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das vorwiegend in den Industrienationen durch die Verwendung fossiler Brennstoffe freigesetzte Gas Kohlendioxid, CO2, reichert sich seit Jahrzehnten in der Atmosphäre an und führt zur Erwärmung der Erde. Kohlendioxid wird freigesetzt, sobald Holz, Kohle oder Öl verbrannt wird. Die Brandrodung von Regenwäldern trägt also zu einer Beschleunigung des Klimawandels bei. Umgekehrt entzieht jeder nachwachsende Baum der Atmosphäre während seiner gesamten Lebensspanne Kohlendioxid und bindet es in dem Holz, das er aufbaut. Der Schutz bestehender Wälder und vor allem das Anpflanzen neuer Bäume ist damit ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Jeder einzelne gepflanzte Baum hilft also, das Klima der Welt zu verbessern. Egal, ob er im Regenwald gepflanzt wird oder in Europa. Unsere Biologen der Tropenstation La Gamba haben bis jetzt ungefähr 60 verschiedene Regenwaldbäume gefunden, die sich eignen. Und wenn die Pflanzen, die Jungpflanzen so klein sind, also einfach schon ein Monat alt oder ein paar Monate alt, dann werden sie auf diesen Weideflächen gesetzt. Aber natürlich ist das sehr kostspielig. Im Schnitt kostet das pro Baum 12 Euro. Aber wegen der Artenvielfalt wichtig und vor allem wegen der CO2-Bindung. Weil die Wissenschaftler der Universität Wien errechnet haben, dass ein Regenwaldbaum mit einer Lebenszeit von durchschnittlich 60 Jahren 750 Kilo CO2 bindet. Ein Baum. Das heißt, auf einem Hektar, wenn man denkt, dass da 700, 800 Bäume pro Hektar gesetzt werden, sind das viele, viele Tonnen, 600 Tonnen ungefähr pro Hektar, die gebunden werden durch einen neu gepflanzten Wald. Ein Waldstück ist mit modernen Motorsägen in wenigen Tagen abgeholzt. Den Wald wieder aufzubauen dauert dagegen Jahre und Jahrzehnte. Nur langsam stellt sich das empfindliche Gleichgewicht des Regenwalds wieder ein. Einmal ausgerottete Tierarten bleiben zwar für immer verschwunden, aber dafür beginnen die Verbliebenen langsam von dem neuen Wald Besitz zu ergreifen. Es ist also möglich, etwas gegen das Verschwinden des Regenwalds zu tun. Aber es kostet unendlich viel Mühe. Oft werde ich gefragt, warum ich das Ganze mache. Die spontane Antwort lautet, weil sonst keiner macht. Es gibt genügend Musiker, die statt mir unterrichten oder meinen Platz am Konzertpodium übernehmen können, aber es hat sich eben niemand gefunden, der sich um die Rettung dieses China-Regenwaldes kümmert. Und die großen Umweltorganisationen wie Greenpeace oder WWF können sich unmöglich um sämtliche gefährdeten Plätze in der Welt kümmern. Es braucht auch kleine Initiativen auf lokaler Ebene. Und mit meiner Initiative Regenwald der Österreicher wollte ich meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass man nicht einen Traum oder eine Vision braucht, um etwas zu bewirken. Man braucht nur eine Idee und die Bereitschaft, diese Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Und der Regenwald der Österreicher ist ein winziger Fleck auf der Erde, aber es gibt viele solche winzige Flecken und es können auch einzelne Personen können solche Flecken retten, wenn sie nur das tun. Meine Reise neigt sich langsam dem Ende zu. Aber eins möchte ich unbedingt noch sehen. Die hellroten Aras, die wieder frei im Esquinas Regenwald herumfliegen sollen, nachdem sie hier ausgestorben waren. Michael Schnitzler hat sie noch am Morgen um sein Haus fliegen sehen. Er lädt mich ein, ihn am nächsten Tag zu besuchen. Sein Haus bei Golfito ist nur per Boot zu erreichen und liegt an der Kakao Beach. Captain Toms Paradies. Direkt hinter dem Haus ohne Fenster, mit Palmdach und Hängematten auf der Veranda, beginnt der Regenwald. Vor uns liegt das Meer. Ein traumhafter Anblick, der das Warten auf die Aras versüßt. Inzwischen weiß ich ja, dass es Geduld braucht, um im Regenwald Tiere zu sehen. Es dauert eine ganze Weile. Aber dann höre ich endlich über mir die markanten Schreie einer Gruppe von Aras, der Scarlet Macaw. Was für prächtige Vögel! Der hellrote Ara ist mit einer Länge von bis zu 90 Zentimetern einer der größten Papageien der Welt. Seine leuchtend rote Zeichnung an Kopf und Körper und die mit gelben und blauen Federn gesäumten Flügel machen ihn unverwechselbar. Aras sind, wie die meisten Papageienarten, äußerst gesellige Vögel. Meistens trifft man sie nur in Gruppen von bis zu 20 Tieren an, in denen sich feste Paare gebildet haben. Nichts ist für einen Ara schlimmer als die Einsamkeit. Hat sich ein Paar gefunden, so bleibt es ein Leben lang zusammen. Und ein Ara-Leben kann bis zu 60 Jahre dauern. Der größte aller Aras ist der blaue Hyazinth-Ara. Er wird 1 Meter lang und 1,5 Kilogramm schwer. Doch auch er teilt das Schicksal seiner Artgenossen. Der angestammte Lebensraum der Aras sind die Tropenwälder Mittel- und Südamerikas. Aber durch illegale Jagd und Tierhandel sowie Vernichtung seines Lebensraums ist er inzwischen gefährdet. In forstwirtschaftlich genutzten Gebieten ist er sogar vom Aussterben bedroht. Dass diese wunderschönen roten Prachtvögel heute den Esquinas-Regenwald bevölkern, ist Michael Schnitzler und seinem Verein zu verdanken. Gemeinsam mit einer Organisation, die Aras züchtet und beschlagnahmte Aras beherbergt, hat er die Papageienvögel hier im Regenwald wieder angesiedelt. Ein großes Projekt, denn die Aras müssen gezüchtet, aufgezogen und schließlich langsam ausgewildert werden, da sie den Regenwald ja bisher noch gar nicht kennen. Dann gibt es die Freilassungsstation. Dort gibt es eine Voliere, die 40 Meter lang ist und 6 Meter breit und 6 Meter hoch, riesig groß. Da müssen sie erst einmal fliegen lernen. Weil die sind ja nur in kleinen Käfigen gewesen vorher. Da lernen sie fliegen, kräftigen ihre Flügel und dann stellen die Wissenschaftler, die dort sind, fest, wer sind die Gruppenführer. Das ist bei Aras ganz wichtig. Also wer sind die Leader? Und dann befreien sie diese Leader zuerst. Also sie machen die Käfig auf, oben, und ja, sagen, bitte, ihr könnt wegfliegen, wenn ihr wollt. Manchmal sitzen sie dann stundenlang oben auf dem Dach dieser Voliere und trauen sich nicht wegzufliegen. Und dann langsam fliegen sie in die umliegenden Bäume und natürlich werden sie am Anfang angefüttert. Aber es werden immer Früchte aus der Umgebung, diese sogenannten Almendros, das ist eine Art, eine wilde Mandelart, die Aras gern fressen, die wird ihrem Futter beigemengt. Und immer mehr von denen und immer weniger Bananen oder Orangen oder so. Und dann fangen sie an, zaghaft so ein bisschen weiter weg zu fliegen und kommen aber dann immer wieder zurück. Und dann irgendwann einmal finden sie einen Baum, wo sie übernachten. Und so geht das weiter. Und irgendwann einmal fliegen sie dann 10 Kilometer und kommen gar nicht mehr zurück in der Nacht. Und so funktioniert das. Aber natürlich braucht man da schon über 100 Stück, um einen Erfolg zu haben. Und insofern, also dieses Projekt ist ein wirklicher Erfolg. Den Erfolg sehe ich. Kaum vorstellbar, dass diese wundervollen Prachtvögel hier vollkommen ausgerottet waren. Ich bin begeistert, was ein einziger Mensch erreichen kann, wenn er nur will. Für mich ist es eindeutig, dass das, was ich bewirkt habe hier, global gesehen viel wichtiger ist als das, was ich als Musiker gewirkt habe. Und ich bin also persönlich jedes Mal ganz glücklich, wenn ich diese Aras höre, wenn sie über mein Haus fliegen, weil ich denke, ohne mich wären die nicht da. Das ist mir viel wichtiger als jedes erfolgreiche Konzert, das ich gespielt habe. Während die Aras im Dämmerlicht der untergehenden Pazifiksonne kreischend über unseren Köpfen fliegen, verstehe ich, was Michael Schnitzler meint. Das Geschrei dieser Vögel ist wirklich besser als jedes Konzert. Meine Reise in den Regenwald ist zwar zu Ende, aber ich weiß nun, dass ich etwas für den Erhalt dieses Paradieses tun muss, dass ich etwas tun werde. Denn das Goldene Reich, El Dorado, es ist nicht irgendwo im Regenwald versteckt. Das Goldene Reich ist der Regenwald selbst. Auf Wiederhören bei Audible.